auf der Welt ist Krieg. Mensch will keinen Frieden, er will den Feind besiegen, egal um welchen Preis. Da sind fast alle gleich, solange es was Fremdes gibt, wird's angegriffen und besiegt. Nichts anderes wird akzeptiert, wird umgebracht und massakriert. Es herrscht Krieg. Es herrscht Krieg. Es herrscht Krieg. Wir streiten sollen den Krieg. Soldaten bekommen Orden für die Gräueltaten, als Kinder eingezogen worden, ausgebildet um zu morden. Geführt wird der von reichen Leuten. Sie wollen noch mehr den Feind ausbeuten, von schön weit weg am dirigieren. Werden Soldaten in den Tod marschieren. So ist Krieg. So ist Krieg. So ist Krieg. So ist Krieg. Reich gemacht, drum bläst das Horn zur nächsten Schlacht. Ein Menschenleben ist nichts wert, solange man das Geld verehrt. Es herrscht Krieg. Es herrscht Krieg. Es herrscht Krieg. Es herrscht Krieg auf dem Planeten. Krieg. Krieg.